1. Zu Gina Zeet Versammelten die Philister ihr Streitkräfte für einen Feldzug gegen Israel, wo bei Oches David mitteilt, dass und sein Mannerum Kriegszug teilnehmen mussten. 2. David versichert Oches, dass nun die Leistungsfähig keet seines Dieners unter Beweis stellen word, woraufhin Oches in Dorhaft zu seinem persönlichen Leibwächter ernannte. 3. D.A. Samuel bereits verstorben war und ganz Israel am Ingetraut hat, wo in Rama begraben worden, zu dem hat Saul el Totenbeschworer und Warsager aus dem Land verwiesen. 4. Waren die Philister verruckten und Lager bei Sunem aufschlugen, versammelte Saul das gesamte hier Israels und positioniert es im Gebirge Gilboa. 5. Als Saul jedoch das gewaltige Ausmaß des Philisterischen hier erblickt, word von Tifa furcht ergriffen, die sein gesamtes Innes erschüttert. 6. Obwohl Saul den Herrn am Ratbat, verweigert dieser im Jeglisch Antwort, seis Dirch Traum, Dirch das Loster Urim oder Dirch die Vermittlung der Propheten. 7. In seiner Verzweiflung befahl Saul seinen Dienern, ein Frau ausfindig zu machen, die als Totenbeschworer in fungiert, damit seine persönlich befragen kann. 8. Saul tante sich Dirch an der Kleidung und suchte die Frau nackt mit zwei begleiten auf, wo bei seine Bat, im Dirch einen Geist die Person habe es gerufen, die nennen word. 9. Die Frau entgegnet jedoch, dass Saul die Totenbeschworer im Land ausgerottet habe, und fragte in die Schalb, warum ein Falle stell, die seine das Leben kosten konnte. 10. Daraufhin schor Saul a feilig beim Herrn, das seine für dies Handlung keinerlei Bestrafung oder should treffen word. 11. Als die Frau schließlich fragte, wenn seine heraufrufen soll, verlangte Saul aus Drucklich nach der Erscheinung des verstorbenen Propheten Samuel. 12. Sobald die Frau Samuel erblickt, schrie seine Laut auf und warf Saul vor, seine getauscht zu haben, da seine nun erkannte, dass der König selbst war. 13. Der König beruhigte seine und erkundigt sich nach ihrer Wahrnehmung, woraufhin seine antwortet, dass seine ein gottliches Wesen aus der Oder aufsteigen sehe. 14. Auf sein Frage nach dem Aushen beschrieb seine einen alten Mann in einem Mantel, darin erkannte Saul Samuel und vernate sich erbietig bis zum Boden. 15. Samuel fragte Saul nach dem Grund für die Storing, woraufhin Saul sein not schildert, da Gott in verlassen habe und ihm kein Antworten mehr auf sein Fragen gebe. 16. Samuel entgegnet jedoch, dass es zwecklos sei, in zu befragen, wenn der Herr sich bereits von Saul abgewandt habe und nun sein Gegner geworden sei. 17. Der Herr habe lediglich das ausgeführt, was zu vor angekündigt hat, in dem Saul die Herrschaft entzogen und sie seinem Nachfolger David übertragen habe. 18. Dies Konsequenz ergab sich daraus, dass Saul den Befehlen des Herrn nicht gehorcht und das gottliche Erteilen den Amalekiten nicht vollständig vollstreckt hat. 19. Zu dem Kündigte Samuelen, dass der Herr Israel und Saul den Philisten ausliefern word, so dass und sein Son bereits am nächsten Tag sterben werden. 20. Von Entsetzen überwältigt, stürzte Saul sofort zu Boden, da in die Wort Samuels wollig entkraftet hatten und zu dem Seat einem ganzen Tag kein Nahrung mehr zu sich genommen hat. 21. Die Frau Trapp besorgt zu dem erschütterten Saul und erinnert in Darren, das seine Leben riskiert habe, am seinem dringenden Wunsch fold zu leisen. 22. Die Schalb forderte seine in nun auf, ihrerseits auf seine zu horen und ein klein Mahlzeit einzunehmen, damit die nötige Kraft für seinen Weg zu rückgewinnen. 23. Obwohl sich zu nächst weigert, etwas zu essen, gaben und sein Begleiter schließlich dem Drängen der Frau nach, woraufhin sich vom Boden erhob. 24. Die Frau schlagtet daraufhin eilig ein gemastets Kalben bereitet aus Mel Angesortes brot zu, die Gast angemessen zu bewerten. 25. Nachdem seine die Speisen verset hatten, brachen Saul und sein Begleiter noch in derselben Nacht auf, zu ihrem Lager. Zu Ruxu Kairan.